Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, über der heute eine interessante Überschrift stehen könnte. Links diskutiert mit links, könnte man sagen. Ines Schwertner, Vorsitzende der Linkspartei, trifft auf Andreas Dressel, den SPD-Finanzsenator hier aus Hamburg, um darüber zu diskutieren, zu streiten, warum insbesondere die SPD immer tiefer in die Krise rutscht. Siehe Baden-Württemberg. 9-mal mehr Menschen haben dort die AfD gewählt als die SPD. Trotzdem sagt Andreas Dressel, tut weh, kam aber nicht unerwartet. Das Problem geht offenbar tiefer und da kommt Ines Schwertner ins Spiel. Linke Parteien, eigentlich ja die Arbeiterparteien schlechthin, erreichen die Arbeiter nicht mehr. Nur noch 5%, glaube ich, der Arbeiter haben in Baden-Württemberg die SPD gewählt, ähnlich bei der Linkspartei, glaube ich, es waren es 4 oder so, und gingen stattdessen an das ganz andere Ende des politischen Spektrums, nämlich zur AfD. Was passiert da gerade? Brauchen wir mehr Sozialstaat, wie Ines Schwertner glaubt? Oder ist der Sozialstaat selbst ein Sozialfall, wie Andreas Dressel sagt? Herzlich willkommen Ihnen beiden. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Und bevor wir gleich in dieses Thema einsteigen, Frau Schwertner, habe ich noch ein anderes Thema für Sie, über das wir reden sollten. Vielleicht schauen wir uns erstmal dieses Video hier an. Die Linke in Niedersachsen. Das war ein voller Erfolg. Nicht einer, nicht zwei, alle drei unserer Anträge sind so durchgekommen, wie wir das wollten. Wir als Linke Niedersachsen haben es geschafft, die politische Realität und die Realität für die PalästinenserInnen, die auf den Zionismus gefolgt sind, klar und scharf zu kritisieren. Wir als linke Partei in Niedersachsen schaffen es uns, klar vom Zionismus und dessen Folgen zu distanzieren und sind als erster Landesverband antizionistisch. Dabei wird der Genozid nicht als Folge einer konkreten Regierung in Israel oder so bewertet, sondern als notwendige Konsequenz der zionistischen Ideologie. Und genau das ist jetzt nicht mehr die Position von nur irgendwelchen BAG, LAG-Aktivisten, das ist die Position von Die Linke Niedersachsen. Frau Schwertner, was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal gesehen haben? Ich glaube, es wird vor allem der sehr komplexen Situation auch in der Ost überhaupt nicht gerecht. Und deswegen war dieser Beschluss in Niedersachsen total einseitig und nicht richtig. Weil die Menschen weder in Palästina noch in Israel haben etwas davon. Die wünschen sich einen gerechten Frieden und ein Ende des Krieges. Und die brauchen keine Debatten über Zionismus auf linken Parteien. Aber verurteilen Sie das? Ich fand das falsch, so wie es gemacht wurde. Also ich fand das sehr einseitig, diesen Beschluss. Und ich glaube, man muss sich dafür dann nicht feiern, sondern es ist wichtiger, wie können wir den Menschen tatsächlich helfen, zu einem gerechten Frieden zu kommen. Ja, es geht ja nicht nur um diesen Beschluss, es geht ja um die Aussagen, die da in diesem Video auftauchen. Ne? Also dieser Landesverband, der jetzt sagt, als erster, wir sind antizionistisch. Und der zweite Satz ist der, der mir so aufgestoßen ist, der Genozid in Gaza wird sozusagen nicht als Folge konkreten Regierungshandelns beschrieben, sondern als notwendige Konsequenz gewissermaßen zionistischer Ideologie. Nochmal die Frage, ist das Ihre Haltung oder ist das die Haltung dieses Landesverbandes? Und Sie als Chefin auch dieser Leute, wie gehen Sie damit um? Ich habe bis jetzt von Ihnen dazu wenig gehört. Wir haben das deutlich kritisiert und Jan van Aken und ich sind da sehr klar zu sagen, wir stehen ein für einen gerechten Frieden im Nahen Osten, sowohl für Palästinenserinnen und Palästinenser als auch für Israelis. Das tun alle, das ist nicht das Thema. Naja, aber das Thema ist ja, man muss in der Lage sein, die konkrete Politik der israelischen Regierung und die Kriegsverbrechen zu kritisieren. Und das tun wir und das ist auch richtig so. Das steht im Zentrum unserer Kritik und nicht eine Abhandlung der Geschichte des Zionismus, die sowohl die Elemente enthält, zu sagen, es braucht einen Schutzraum für Jüdinnen und Juden, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, was ich richtig finde. Und wir sagen auch, es gibt keinen Antisemitismus. Den sollte es in der Gesellschaft nicht geben. Wir bekämpfen ihn. Aber Sie haben doch offensichtlich ein deutliches Antisemitismusproblem, wenn Sie das sehen. Nein, ich würde sagen, dass wir Antisemitismus in der gesamten Gesellschaft bekämpfen müssen und dass wir für einen gerechten Frieden einstehen, eben für beide Seiten. Und deswegen dürfen wir nicht so einen einseitigen Antrag machen, der diesen Eindruck erweckt, dass wir keine Solidarität hätten mit vor allem auch den jüdischen Menschen, auch gerade in Deutschland. Das ist doch unsere gemeinsame Aufgabe, ein Schutzraum zu sein, auch für jüdische Menschen hier. Da sind wir uns völlig einig. Aber warum ist dann Ihr Antisemitismusbeauftragter in Brandenburg, glaube ich, Andreas Büttner, zurückgetreten? Aus Empörung über dieses Ding. Ich glaube, er hat schon lange mit der Partei gehadert und das hat er auch gesagt. Ich finde es auch legitim, dass er mit dem strukturellen Antisemitismus in der Partei. Ja, er hat auch zuletzt dazu aufgerufen, die Partei dann nicht zu wählen. Ich glaube, ich respektiere seine Entscheidung, die Partei zu verlassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich nehme auch seine Kritik sehr ernst und gleichzeitig kann ich für mich sagen, wir in unseren Beschlüssen tun alles dafür, um sowohl den Antisemitismus hier zu bekämpfen und für den jüdischen Schutz einzustehen, aber genauso uns eben auch einzusetzen für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser. Beides muss möglich sein in Deutschland. Aber nochmal, warum verurteilen Sie dann jetzt, an diesem Punkt jetzt, auch heute, nicht eindeutig und klipp und klar diese Wortwahl? Antizionismus. Wir sind stolz darauf, antizionistisch zu sein. Ich glaube, das ist wirklich total fehlgeleitet. Das hilft uns überhaupt nicht in der Debatte. Also mir geht es darum, was ist der Schutz der Bevölkerung? Ist das Antisemitismus, was Sie sehen? Ich glaube, es ist kein Antisemitismus, aber ich finde es trotzdem nicht richtig. Warum ist das kein Antisemitismus? Ich glaube, man kann darüber streiten, dass man an der konkreten israelischen Politik gerade Kritik haben sollte. Das ist was anderes. Das ist Regierungshandeln. Aber Zionismus ist ja nicht diejenigen, aber das sind diejenigen, die es trotzdem beschreibt ja nicht Regierungshandeln. Das Zionismus ist eine andere Idee. Das stimmt. Und Zionismus ist die Idee, dass es für Menschen jüdischen Glaubens einen souveränen, unabhängigen Staat, eine Heimat geben soll. Das ist das ganze Ding. Und wenn man sagt, wir sind hier dezidiert antizionistisch, dann sprichst du in der Sekunde das Existenzrecht Israels ab und stellst das zumindest deutlich in Frage. Das ist der Punkt. Und das ist deswegen glasklarer Antisemitismus. Klarer geht's gar nicht. Also niemand hat gesagt, dass Israel nicht kein Existenzrecht hat. Und ich glaube, das wollten wir. Doch. Ich glaube, das sollten wir unterscheiden. Das wird hier in Frage gestellt, Frau Schwertner. Das sollten wir unterscheiden und sagen, die Politik Israels ist zu kritisieren. Und das ist damit gemeint, das ist auch im Namen des Zionismus, wird auch, werden auch diese Kriegsverbrechen verübt. Trotzdem im Namen des Zionismus. Trotzdem finde ich es total falsch, diesen Antrag so gestellt zu haben. Warum? Sie sagen im Namen des Zionisten, da sind Sie jetzt genau dort. Das Video sagt, was dort in Gaza passiert, ist doch. Das Video, was sagt, das ist nicht Konsequenz konkreten Regierungshandelns, sondern Konsequenz zionistischer Ideologie. Das ist der Punkt. Nein, und ich sage anders als das in dem Video. Das ist Netanyahu, sondern das ist dann Israel in Toto. Dass im Namen des Zionismus auch diese Kriegsverbrechen begangen werden. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht klug, überhaupt so einen Antrag zu machen, in dem überhaupt das Wort vorkommt, weil ich glaube, es hilft überhaupt nicht weiter. Wir sollten so konkret wie möglich die Kriegsverbrechen verurteilen und so konkret wie möglich uns gegen Antisemitismus in Deutschland stellen. Und das macht der Antrag nicht und deswegen war er falsch und deswegen verurteile ich ihn. Und trotzdem glaube ich, dass man nicht einfach die Regierung davon freisprechen sollte, wenn sie im Namen des Zionismus oder wenn sie im Namen dessen agiert. Also darf ich da nochmal zurück, weil das wichtig ist. Ne? Ja. Also Zionismus ist sozusagen die Idee, dass Jüdinnen und Juden einen eigenen Staat haben. Das ist das ganze Ding. Das hat auch nichts mit Glauben zu tun. Du kannst, das ist unabhängig davon. Genau. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, ich bin antizionistisch, stellst du diese Idee komplett in Frage und stellst damit den jüdischen Staat in Frage. Und ich muss ehrlich sagen, in einem Land wie unserem, mit unserer Geschichte, so ein Video nicht glasklar zu verurteilen, finde ich schwierig. Also was kritisiert wird, ist die Siedlungspolitik. Was kritisiert wird, und das ist ja im Namen des Zionismus zu sagen, es muss ein Groß-Israel geben, was dann auch die Vernichtung der Palästinenserin einschließt. Und das ist doch glasklar zu kritisieren. Aber gleichzeitig zu sagen, es braucht ein Selbstbestimmungsrecht. Aber das ist Regierungshandeln, Frau Schwertner. Ja, und trotzdem. Das ist israelische Regierungspolitik. Und wir reden hier auch häufig über die Leute, die das maßgeblich vorantreiben. Wir reden auch über die harten Rechten, die Teil dieses Kabinetts sind. Ist auch nicht das ganze Kabinett. Und es ist schon gar nicht Israel als Volk und in Toto, wie ich aber eben schon gesagt habe. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja genau diesen historischen Zionismus, der sich auf genau dieses Selbstbestimmungsrecht bezieht. Was passiert ist, dass auch die Regierung, diese neurechte faschistische Regierung, so muss man es ja wirklich fast sagen, im Namen des Zionismus auch diese Siedlungspolitik betreibt. Und das zu kritisieren, muss gleichzeitig möglich sein und trotzdem zu sagen, das Selbstbestimmungsrecht der Israelis ist genauso wichtig wie das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenserin auf einen eigenen Staat. Und dafür stehen wir ein, dass beide Staaten und der Schutzraum sowohl für israelische Menschen als auch für palästinensische Menschen gegeben sein muss. Herr Dresden, ich schaue zu Ihnen. Wie schauen Sie da drauf? Tja, das ist für uns so ein Punkt, wo wir auch sehen, dass einige Stellen bei den Linken, manchmal auch uns als SPD, das schwierig machen, wissen, dass das ein Thema ist, wo sozusagen das Thema, wo können wir zusammenarbeiten, wo können wir koalieren, etwas ist, was auch vielen Landesverbänden der SPD schwerfällt. Wir haben jetzt eine funktionierende Koalition in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt auch andere Bereiche, wo mal sondiert und zusammengearbeitet wurde. Aber das sind so Punkte, wo wir auch klar sagen, da müssen wir eine Grenze ziehen. Das muss völlig unmissverständlich sein, dass wir das Existenzrecht Israels akzeptieren und unterstützen. Und in der Tat, man kann, genau wie Sie sagen, Herr Lanz, die Regierung kritisieren in Israel. Das muss man auch, aber wir müssen immer klar sagen, dass die Solidarität mit dem israelischen Volk sozusagen das eine ist und auch mal Kritik an Maßnahmen der israelischen Regierung, dass wir da sozusagen separieren und auch gar keine Missverständnisse aufkommen lassen aufgrund eben unserer historischen Verantwortung. Das muss ganz klar sein und das ist für uns als SPD ganz klar. Mhm. Nochmal, Frau Schwertner, ne? Geht nicht um Sie persönlich, Ihre persönliche Haltung. Ich ahne, wo Sie stehen und Sie tun sich auch gerade schwer, das zu erklären. Ich würde trotzdem noch mal gerne nachfragen, ob das ein strukturelles Thema ist. Wenn Gregor Gysi jetzt als Rassist geächtet wird, weil er gesagt hat, der Antisemitismus der Linken ist gefährlicher geworden, weil viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund in die Partei gekommen sind. Aber sie bringen eben Sichten auf Israel mit, die nicht gehen oder die falsch sind. Das hat den größeren Aufschrei in Ihrer Partei verursacht. Das ist der zweite Teil, der bemerkenswert ist, als dieses Video. Ich glaube nicht, dass das der größere Aufschrei war, aber es haben viele, insbesondere migrantische junge Mitglieder, gesagt, wir fühlen uns verletzt von dem, was Gregor Gysi da gesagt hat. Und das kann ich verstehen, weil eben alle Migrantinnen da quasi dafür in Haftung genommen werden für den Antisemitismus, den es in der gesamten Gesellschaft gibt. Und dass sie verletzt sind, kann ich verstehen. Aber ist er deswegen ein Rassist, wenn er beschreibt, dass es eben viele junge Menschen in diesem Land gibt, häufig arabischstämmig? Ich denke hier an Gespräche mit Leuten wie Omid Nuripur zum Beispiel. Er sagte, ich bin in Teheran aufgewachsen. Natürlich war das war Teil der Staatsideologie. Ja, die Vernichtung Israels, Antisemitismus in der Schule. Das war Teil der Doktrin sozusagen. Mhm. Also was Gysi da beschreibt, ist doch ein Thema, das wir in diesem Land nachweislich haben. Wenn man mit Jüdinnen und Juden in diesem Land spricht, dann sagen die, natürlich haben wir ein Thema, insbesondere mit arabischem Antisemitismus. Das ist das, was Gregor Gysi da beschreibt, nichts anderes. Das ist, was er beschreibt. Ich glaube, er hätte auch dazu sagen müssen, auch, dass der stärkste Antisemitismus immer noch nach wie vor weit rechts zu finden ist. Das ist das größte Problem in unserer Gesellschaft. Und das Problem war ja, dass er das auf unsere Partei bezogen hat und auf die vielen jungen Leute, die zu uns gekommen sind. Und die unter Generalverdacht zu stellen, weil sie Migrantinnen sind, das ist, glaube ich, das, Punkt was viele verletzt hat. Ich verstehe auch den Frust, den Frust, das verstehe ich. Aber dennoch ihn dann zum Rassisten zu machen, deswegen... Aber das ausgerechnet hat, Gregor Gysi, das finde ich Das hat niemand gesagt schräg. Und alle schätzen und lieben Gregor Gysi sehr. Er sagt zu 99% alles gute Sachen. Ich glaube, hier hat er einfach viele Menschen verletzt. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt ein Gespräch auch gibt zwischen Gregor Gysi und zwischen denen, die sich da verletzt fühlen. Ja. Weil ich glaube, das ist ja wichtig. Unsere Partei verändert sich so schnell. Es sind so viele Menschen zu uns gekommen. Und gerade der Nahostkonflikt bewegt so viele, weil sie eben einen Krieg sehen vor ihren Augen. Sie sehen Kriegsverbrechen, leidende Menschen. Und das bewegt einfach total viele. Und dass wir da besonders differenziert und vorsichtig sein müssen, ich glaube, das ist jetzt das Entscheidende. Und das gilt für alle Beteiligten. Ja, differenziert war das nicht, ne? Das ist ganz platter, harter Antisemitismus. Aber deswegen sage ich das. Ist das Antisemitismus, dieses Video, Frau Schwertner, was ist das für Sie? Unsere Beschlüsse müssen glasklar sein. Ich weiß, ist das Antisemitismus, was wir da gesehen haben? Ich finde den Beschluss nicht richtig. Und das habe Video, ich ja schon gesagt. Das Video. Meine ich finde das Video sehr, sehr grenzwertig. Ist das Antisemitismus? Ich finde, das verherrlicht die Situation vor Ort und deswegen finde ich es schwer ertragbar. Aber es ist nicht, das Wort Antisemitismus geht Ihnen nicht über die Nein, Lippen. Ich finde das nicht antisemitisch und damit verharmlost man auch realen Antisemitismus, der von der Vernichtung jüdischen Lebens in Deutschland spricht. Das ist etwas, das ist ein schärferer Ton und verharmlost damit auch wirklich die Angst, die Jüdinnen und Juden haben auf den Straßen, weil sie sich nicht mehr trauen, ihre Kinder zur Schule zu bringen mit einem Davidstern. Das ist die reale Angst, die ich ernst nehmen will. Und ehrlicherweise kein Social-Media-Video, das ich total deplatziert finde. Aber es sind Ihre Leute, ne? Sie sind die Chefin. Ich genau, muss Sie danach fragen. Deswegen trage ich die Verantwortung dafür. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Die brüsten sich damit, dass Sie jetzt der erste antizionistische Landesverband sind. Und deswegen werden wir das als Bundespartei anders machen. Und viele andere Landesverbände haben gesagt, wir finden das genau nicht richtig. Wir werden das so nicht machen. Okay, Baden-Württemberg wird nicht besser. Herr Dressel, das gestrige Wahlergebnis der SPD in Baden-Württemberg war schmerzhaft, kam aber nicht unerwartet. Dass wir zwischen Grünen und CDU zerrieben worden sind, ist nur ein Teil der Wahrheit, haben Sie gesagt. Wir haben in vielen Bundesländern die arbeitende Mitte verloren. Wann begreifen das einige, Sie meinen wahrscheinlich den linken Flügel in Ihrer Partei, in der Bundestagsfraktion, im Parteivorstand, dass wir endlich entsprechend handeln müssen. Das ist das Thema, um das es geht. Sie haben es perfekt beschrieben. Wie geht denn Ihre Analyse? Warum wählen die Arbeiterpartei, SPD, nicht mehr die Arbeiter. Sie haben in der Tat mein Post zitiert. Der ist in der Tat ein bisschen auch in dem Ärger, den, glaube ich, viele Sozis im Land hatten, quer durch die Landesverbände an dem Abend, dass das viele auch umgetrieben hat. Mhm. Und was mein Ausgangspunkt war, ist, was damals die Nachwahlbefragung war von Infratest. Mhm. Wo ja es sogar so war, Lanz, dass wir bei 4% in der Nachwahlbefragung bei den Arbeitern waren. Wo es dann die Frage gab, im Eindruck der Bürgerinnen und Bürger, um was kümmern wir uns? Mhm. Um das Thema Bürgergeldempfänger oder um die hart arbeitende Mitte? Und das Thema, wie reformwillig sind wir als SPD? Mhm. Und das sind genau die Zahlen, die da gezeigt werden. Genau. Und mir ist in der Tat wichtig, dass wir auch da wieder gemeinsam gucken als SPD, wie kommen wir an dieser Stelle nach vorne. Und es gibt viele Beispiele. Ja, 57% sagen, setzt sich zu wenig für die arbeitende Mitte ein. Mhm. Ne? Und ich habe hier Woche für Woche SPD-Vertreter hier sitzen, die sagen, wir sind da für die anständigen, fleißigen Leute in diesem Land. Aber die anständigen, fleißigen Leute in diesem Land glauben mir das nicht. Ja. Und das ist in der Tat Verstehen ein Problem. Sie das? Ja, das Problem. Also können Sie es nachvollziehen? Ich kann das. Ich bin ja viel an Infoständen unterwegs. Natürlich kriege ich das auch mit. Wobei in Hamburg wir eine Situation haben, dass wir auch schon mehr als in der Mitte auch verortet werden. Wir sind in vielen Landesverbänden ja auch durchaus noch in der Regierung, kämpfen gerade in Rheinland-Pfalz, dass wir in der Regierung auch bleiben können. Auch das ist das Paradoxe, ne? Sie genau, haben ein paar sehr erfolgreiche Leute in Hamburg hier. Da gewinnt die SPD Wahlen. In Rheinland-Pfalz gibt es einen sehr respektierten Ministerpräsidenten, der vielleicht wiedergewählt wird, vielleicht auch nicht. Aber es ist ein knappes Rennen. Und wenn er verliert, dann ist das keine Schande und dann wären das keine 5,5%. Und in anderen Teilen ist der Zustand desaströs. Wie erklären Sie sich das? Also was wir, glaube ich, in der Tat machen müssen in Berlin, ist an vielen Stellen auch noch mal an unserer Wahrnehmung arbeiten oder auch über die Themen reden, die wir in den Vordergrund stellen wollen. Wenn sozusagen bestimmte Themen so heiß diskutiert werden, rauf und runter, aber sozusagen in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger andere Themen, wie dass wir jetzt gemeinsam wirtschaftlich wieder auf die Füße kommen. Zum Beispiel? Also natürlich, ich finde, was wir gut jetzt gemacht haben, ist, dass wir bei der Erbschaftssteuer, das ist ja bei Ihnen auch schon diskutiert worden, dass wir sagen, dazu legen wir jetzt auch ein Programm vor. Das wird auf jeden Fall in diesem Jahr weiter diskutiert werden. Und da bin ich hoffentlich auch dabei, dass es da ein Ergebnis gibt. Aber erstmal die Analyse, Herr Dressel. Ja. Wo ist es passiert? Wo haben Sie die Leute verloren? Warum glauben Ihnen die Leute das offenbar nicht mehr, dass Sie da sind für die hart arbeitende Mitte? Ich habe hier in der Sendung mehrfach Sie zitiert. Mhm. Das fand ich bemerkenswert. Sie haben, ich glaube, in einer Art Wutanfall haben Sie. Nein. Versuche ich als Finanzsenator Wutanfälle zurückzuhalten. Nein, ich sage das auch immer dazu. Sie sind eben nicht so ein Hitzkopf, aber man merkte den Frust, der in diesem Interview rüberkam. Sie sagten, es kann nicht funktionieren, wenn ich als Finanzsenator 2% mehr Einnahmen habe in dieser Stadt hier und 10% mehr Sozialausgaben. Mhm. Wer zahlt die restlichen 8%? Ja, klar, und auch darüber müssen wir reden. Und da hat sich ja Gott sei Dank jetzt ein bisschen auch was. Wie kommen denn diese 10% zustande? Was passiert da? Erklären Sie das mal. In ähnlicher Weise sind es eben dann auch nicht nur 10%, sondern wir haben durch auch Leistungsgesetzänderungen, auch durch Fallzahlwachstum und so weiter in den großen Bereichen Eingliederungshilfen, Hilfen zur Erziehung. Aber was sind die Zuwächse. Großen Felder konkret? Beschreiben Sie das mal. Bei der Eingliederungshilfe, glaube ich, auch im besten Wissen und Gewissen in Berlin auch Gesetze gemacht, die sozusagen auch noch die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft auch verbessern. Das ist gut und richtig. Die Frage ist aber, ist es in der Umsetzung? Und ich bin ja viel im Gespräch als Finanzsenator. Ich hatte heute gerade den Kämmerer von München bei mir zu Besuch. Also die Frage ist, klappt das in der Umsetzung vor Ort auch so, dass es finanziell funktioniert? Damit wir es alle verstehen. Nehmen wir mal Hilfen zur Erziehung, weil das sehr plastisch ist. Auch ein Thema, wo es wirklich durch die Decke gegangen ist. Wo wir sagen, ist es wirklich zwingend richtig und nötig, dass ich bei jedem Einzelfall auch mit einer Einzelfallhilfe sozusagen darauf reagiere? Oder kann es nicht zum Beispiel auch sein, dass ich sage, mit Gruppenangeboten, wir haben eine super Ganztagsbetreuung, super Kita-Betreuung, zu sagen, dass ich versuche, sozusagen sehr teure Einzelfallhilfen durch sehr gute systemische Angebote auch sozusagen zu ersetzen? Das ist etwas, wo wir sehr offen dafür sind, das Leistungsgesetz auch zu verändern. Was sind die anderen großen Kostentreiber? Wenn Sie sagen, der Sozialstaat selber wird langsam zum Sozialfall. Ein Themenbereich ist der, den wir gerade besprochen haben. Was ist der zweite? Ja, so ein ganz konkretes Beispiel. Sie haben die Eingliederungshilfe auch gerade angesprochen. Da sind wir jetzt bei Migration. Ja, ich will noch bei der Eingliederungshilfe, weil ja. das ist der, wo wirklich sozusagen die Kämmerer und Oberbürgermeister aus den Städten uns das ja mitgegeben haben. Es sind 3000 Kommunen, die im Städtetag organisiert sind. Die haben ja gesagt, da müssen wir jetzt ran an das Thema. Mhm. Dass zum Beispiel bei der Eingliederungshilfe es so ist, wir müssen jede Tarifsteigerung einfach so übernehmen und sitzen nicht mal mit am Verhandlungstisch als Kommunen. Wenn der Leistungserbringer, also der Träger, mit den Gewerkschaften einen Tarifvertrag ausverhandelt, dann ist derjenige, der es bezahlt, nämlich die Kommune, sitzt nicht mal mit am Tisch, wenn ein solcher Tarifvertrag verhandelt. Das kann ehrlicherweise nicht sein. Der nachher bezahlt, muss auch mitverhandeln können, wie die Entgelte tatsächlich aussehen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wo man, glaube ich, auch politisch zueinander kommt. Und das Dritte? Das ist sozusagen natürlich im Bereich sozusagen der anderen Themen, haben wir natürlich beim Bereich Hilfe zur Pflege eine große Herausforderung. Das werden wir nicht so leicht lösen können. Das drückt natürlich auch die Kommunen, weil wir natürlich die demografische Entwicklung bei der Pflege haben. Ich glaube aber, bei all diesen Leistungsarten müssen wir schauen, was kann in einem Sozialraum, sozusagen vor Ort, in einem Quartier, dadurch, dass wir da schon eine gute Trägerlandschaft haben, auch systemisch erbracht werden. Das könnten wir uns durch alle Leistungsgesetze miteinander angucken. Dann würden wir, glaube ich, auch gut zu Lösungen kommen. Und das ist sozusagen das Angebot, was wir aus den großen Städten machen, wo wir hoffen, dass in den nächsten Wochen bei der Sozialstaatsreform es auch Bewegung gibt. Und Sie haben gesagt, Migration ist etwas, was sozusagen zunehmend auf uns abgewälzt wird als Kommunen und als Länder. Und der Bund lässt uns da im Stich und wir haben da ein riesiges Thema. Das ist gigantisch aufgewachsen. Können Sie da mal die Größenordnung? Das ist in der Tat ein Punkt. Wir haben ja in der Tat sozusagen seit 2016 eine Situation, dass der Bund auch stark unterstützt hat. Er hat die Unterstützung jetzt Schritt für Schritt zurückgefahren. Er beteiligt sich natürlich noch über das SGB II, also über die entsprechende Grundsicherungsleistung natürlich dabei. Aber viele dieser Fallpauschalen zum Beispiel für unbegleitete Flüchtlinge sind überhaupt nicht mehr auskömmlich. Jetzt haben wir die Diskussion auf Bundesebene, dass die Integrationskurse gekürzt werden. Das wird uns sozusagen, der Bund kippt uns das sozusagen vors Haus und wir sollen die Integration organisieren und er kürzt bei den Integrationskursen. Das ist natürlich genau das Falsche, weil bei all diesen ganzen Leistungssätzen geht es ja darum, je mehr wir in Arbeit bringen, umso mehr wird es auch den Sozialstaat entlasten. Ja. Und jetzt bei den Integrationskursen zu kürzen und uns das Kommunen und Länder quasi vors Haus zu kippen, das kann nicht der richtige Weg sein. Aber wenn Sie sagen, der Weg muss sein, die Leute in Arbeit zu bringen, sind wir dann möglicherweise auf der Spur darüber, woher der Frust der Leute kommt, wenn Sie zum Beispiel hören, dass jeder Zweite, der Bürgergeld ist, jetzt als Grundsicherung, gar keinen deutschen Pass hat? Sind wir auf der richtigen Spur, wenn wir hören, dass jeder Dritte im Bereich Langzeitarbeitslosigkeit ebenfalls keinen deutschen Pass hat? Also, warum ändern wir das nicht? Warum kriegen wir die Leute nicht besser in Arbeit? Das haben wir offensichtlich ein Thema. Das ist ein entscheidendes Thema, aber deswegen geht es ja darum, dass wir das auch vernünftig hinbekommen, weil wir sozusagen das Investment in Sprachkurse, in Integrationskurse, in Arbeitsintegration. Gerade weggesetzt haben. Ja, das finden wir ja beide, glaube ich, sogar. Ja. Das finden wir ja nun beide genauso falsch an dieser Stelle, weil dieses Investment wird sich natürlich total rentieren für die Gesellschaft, für den Betroffenen, für den Sozialstaat, wenn die Arbeitsintegration gelingt. Und wir wissen ja, über Rente werden wir wahrscheinlich heute Abend nicht mehr noch sprechen, sozusagen, dass wir ohne Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, damit Arbeitsintegration stattfindet, ist ein ganz entscheidender Faktor und unsere demografischen Probleme in den nächsten Jahren in den Griff bekommen. Deswegen muss Arbeitsintegration absolute Vorrang haben und man darf an der Stelle nicht kürzen. Warum funktioniert das nicht, Frau Schwertner? Was ist Ihre Analyse? Also ich meine, wir haben jetzt ja, oder Sie haben ja auch jetzt viele konkrete Beispiele dafür genannt, was an die Kommunen an Aufgaben gegeben wird, was sie nicht beleisten können. Und das, also da könnte man jetzt noch die Liste noch weiter fortsetzen. Das Problem ist ja das Grundprinzip, was geändert werden müsste. Also das ist ja genau das heißt Konnexitätsprinzip, also wer bestellt, soll auch bezahlen. Das muss eigentlich sein. Also dass wenn der Bund etwas bestellt von den Kommunen, dass er dann auch selber dafür die Leistung bezahlen muss. Gut, aber das ist ja nur ein technischer Vorgang. Der Bund ist genauso. Konkret in unserer Kasse auf. Und das verstehe ich schon. Das zieht sich dann durch alle Lebensbereiche. Aber und das Problem als, an den als Kommunen Bürger, als Steuerzahler ist mir ehrlich gesagt eigentlich relativ egal, wer kurz vor der Pleite ist, ob es der Bund oder das Land ist. Fakt ist, wir sind pleite. Es kommt nichts an, genau. Aber Sie müssen das ändert das Thema nicht. Das Systemische ändert das nicht. Deswegen nochmal meine Frage. Was läuft falsch, wenn jeder dritte Langzeitarbeitslose in der Statistik auftaucht, keinen deutschen Pass hat, jeder zweite im Bürgergeld, keinen deutschen Pass hat. Verstehen Sie das dann bei Leuten, wenn Sie sagen, wir sind dafür die hart arbeitende Mitte, dass die genau da den Frust kriegen und sagen, das kann doch nicht sein. Ich stehe morgens auf, ich mache das alles und Politik setzt Rahmenbedingungen, die offensichtlich getrieben sind von einem Menschenbild, das da heißt, komm erst mal an, wir regeln das erst mal, wir kümmern uns, aber wir verlangen nichts. Und das also, akzeptieren glaub, die Leute nicht. Auf die, also genau bei der Debatte, ich meine, Horst Seehofer hat uns da einen Bärendienst erwiesen, zu sagen, Migration ist die Mutter aller Probleme. Und ich sage immer, die Mutter aller Probleme ist die Trockenlegung der Finanzen der Kommunen. Weil wenn die Kommunen keine Finanzen haben, um die Menschen zu integrieren, für die Sprachkurse, um die Kinder zu integrieren, die Leute sollten ab Tag 1 bei uns arbeiten können, weil nichts besser Menschen integriert, als auf Arbeit zu kommen. Und das ist ja das, was wir eigentlich voranbringen sollten. Aber warum, also das ist warum das, was wir wollen. Oder wir die Abschlüsse besser anzuerkennen. Wie viele Menschen haben eigentlich gute Abschlüsse, aber können hier nicht arbeiten? Das ist eigentlich total absurd, was für eine Form von Migrationspolitik wir betreiben, weil wir die Menschen überhaupt nicht die Möglichkeit geben, sich zu integrieren. Das hat nichts mit Faulenzern zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir bürokratische Hürden aufbauen für Familie, für Menschen, überhaupt hier anzukommen. Und das ist das Problem. Und wenn die Kommunen können das nicht leisten, sie können das nicht leisten, was der Bund von ihnen fordert. Die Mitte für uns nicht kürzen an der Stelle. Das ist jetzt eine Sache, die sich konkret tatsächlich auswirkt. Aber wo ist der Politiker, Drissel, der sich hinstellt und sagt, ich möchte, dass Menschen, die neu in dieses Land kommen, sofern sie dazu in der Lage sind, solange sie jung und kräftig sind, einfach arbeiten. Ja, aber die Voraussetzung, also in Hamburg, machen dänische Sozialdemokraten genauso. Also wir haben in Hamburg tatsächlich auch echt gute Daten, was das Thema Arbeitsintegration angeht, machen viel aus Landesmitteln. Wir können natürlich nicht alles, was der Bund wegkürzt, kompensieren. Deswegen ist natürlich, jetzt werden wir sehr genau angucken, wir haben jetzt das Thema Rechtskreiswechsel, dass sozusagen aus dem die neuen ukrainischen Flüchtlinge aus dem SGB-II-Bezug ins Asylbewerberleistungsgesetz rübergehen sollen. Das verhandeln wir gerade mit dem Bund. Und da werden wir sehr genau gucken, dass sich der Bund hier nicht zulasten der Länder entlastet. Weil sonst dieses Problem, was wir jetzt hier gerade am Wickel haben, natürlich noch weiter größer wird. Herr Dressler, aber nur ganz kurz, der Ukraine-Krieg, Sie wissen, wie lange der leider Gottes schon dauert. Wie lange diskutieren wir über dieses Thema? Ja, zunächst war ja die Idee, wir packen die jetzt alle ins SGB-II, damit wir sofort direkt die Arbeitserlaubnis haben. Und jetzt stellen wir fest, oh, das ist schwierig. Der Bund findet es an der Stelle für sich zu teuer und überlegt jetzt, ob er sozusagen durch den Rechtskreis wechselt. Wir stellen vor allem fest, dass es nicht funktioniert. Ja, das sind ja zwei Themen. Das Thema finanzielle Entlastung beim Bund, dass er sich gerne sozusagen zulasten von Ländern und Kommunen entlastet. Einen schlanken Fuß und das Problem, das Endergebnis ist ja dann, dass nachher das Problem, wenn wir es nachher in der Sache nicht lösen, weil da nicht mehr genug Geld ist für Arbeitsintegration, Sprachintegration, Bildungsintegration, dann sind die Folgekosten gesellschaftlich viel größer. Und deswegen ist das ein Punkt, wo wir sehr darauf achten werden, als Länder, dass der Bund sich nicht zu unseren Lasten entlastet. Will noch mal fragen, ne? Dann kommt, also man dann sagt, da gibt es dann die Rechtspopulisten, die nehmen sich das Thema. Ich erinnere mich, die AfD hat hier in Hamburg vor einiger Zeit eine Anfrage gemacht. Da ging es um Transferleistungen für Afghanen. Über 5 Jahre 955 Millionen. Ist das zutreffend? Wenn der Senat das so korrekt beantwortet hat, Sie haben die Anfrage gelesen, dann ist das zutreffend. Ja. Ich habe jetzt nicht jede Anfrage auswendig gelernt, aber das wird sein. Wir sind natürlich große Beträge, die zusammenkommen. Das ist fast eine Milliarde. Ich will auch das mal einmal natürlich benennen. Wie groß ist die Community, über die wir da reden? 30.000 Leute? 32.000? 35.000? Was die afghanische Community, das betrifft. Das kann gut sein, aber wir haben das Kernproblem ist natürlich... Eine Milliarde. Ja, dass wir immer noch über 40.000 Menschen öffentlich-rechtliche Unterbringung haben in Hamburg. Weil wir natürlich einen angespannten Wohnungsmarkt haben in Hamburg. Das heißt, es wird zwar mehr abgeschoben, das ist auch notwendig zum Gesetzesvollzug. Mhm. Es kommen auch weniger. Die Grenzsicherungsmaßnahmen, da sind wir jetzt sicherlich unterschiedlicher Meinung. Aber Fakt ist, in den Städten, wo der Wohnungsmarktdruck so groß ist, sind natürlich noch welche in öffentlich-rechtlicher Unterbringung, und zwar ganz viele. Und deswegen ist es noch mal schlimmer, dass der Bund uns hier mit den Kostenfolgen zunehmend allein lässt. Wie viel geben Sie dafür aus als Stadtstaat? Das ist ein hoher dreistelliger Millionenbetrag. Und natürlich müssen jedes wir immer Jahr nachschießen, ja. Und wir haben zum Beispiel noch 30 Millionen für Hotelunterbringung. Nichts ist so teuer wie Hotelunterbringung. Sie haben 30 Millionen für Hotelunterbringung? Richtig, genau. Wer wohnt da? Ja, dann auch Flüchtlinge, weil wir mit den Unterbringungskapazitäten, wir sind in einer Großstadt sozusagen mit knappem Wohnungsmarkt Unser Ziel ist natürlich, dass wir Hotelunterbringung auch reduzieren können. Aber deswegen ist es so schwierig, dass der Bund an dieser Stelle uns dann mit den Kostenfolgen alleine lässt. Und wir müssen es ausbauen. Aber daran sieht man doch trotzdem auch, dass weder eine Containerunterbringung, wie wir gerade sehen, noch eine Hotelunterbringung ist ja offensichtlich keine Lösung, auch keine menschliche Lösung für irgendwen und offensichtlich auch viel zu teuer. Deswegen braucht es ja mehr bezahlbaren Wohnraum für alle und sozialen Wohnungsbau. Gerade heute das Bündnis für das Wohnen in dieser Stadt, weil wir mit der Wohnungswirtschaft zusammen viele Wohnungen. Das mag in Hamburg auch so sein. Ich will Ihre Arbeit gar nicht in Abrede stellen. Sondern in Hamburg wird ja vergleichsweise noch viel gebaut. Genau. Es ist ja dann trotzdem ein bundesweites Problem. Bundesweit geht der Wohnungsbau immer weiter runter. Und die Sozialbindung fällt sogar. Und deswegen ist ja das, ist das, was man für alle am besten tun kann. Auch für die Integration, aber natürlich auch für alle Menschen, Familien, die sich den Wohnraum nicht mehr leisten können. Das ist wirklich eine der Hauptsache. Wir subventionieren zum Beispiel durch Wohngeld ja auch einfach sehr, sehr teure Mieten. Also wir könnten im Sozialstaat auch dadurch einfach sehr, sehr viel Geld einsparen, indem wir sagen, wir subventionieren nicht mehr diese absolut hohen Mieten. Wir brauchen einen Mietendeckel bundesweit, wir brauchen soziale Wohnungen, die tatsächlich für alle da sind. Der ist schon einmal gescheitert in Berlin, der Mietendeckel. Ja, die brauchen den bundesweit, genau. Das ist ja genau der Punkt. Sie können den Menschen in Hamburg, in München, in Berlin, aber mittlerweile auch in kleineren und mittelgroßen Städten nicht mehr erklären, in wie schnell die Mieten steigen. Ja. Und die Menschen brauchen eine Pause davon. Und ich sage das nur, um auch zu sagen, dadurch könnten wir eben auch zum Beispiel beim Wohngeld, was einfach dann wirklich die Vermieter subventioniert, der Staat springt dann ein, weil die Leute sich die Miete nicht mehr leisten können. Aber wir brauchen natürlich Rahmenbedingungen, dass Wohnungsbau stattfinden kann. Und wir haben in Hamburg jetzt gerade heute ein Bündnis mit der Wohnungswirtschaft geschlossen, weil wir gesagt haben, es kann nicht allein der Staat machen. Es wird brauchen aber auch nicht die Wohnungswirtschaft allein lösen. Nein, aber wir können es nur zusammen lösen. Das ist vielleicht eben auch ein Hamburger Modell, dass man sagt, große gesellschaftliche Herausforderungen wie das Thema angespannter Wohnungsmarkt, Wohnungsbau, können wir nur gemeinschaftlich regeln. Und da muss ich sagen, sind jetzt die Konzepte der Linkspartei jedenfalls keine, die uns in Hamburg überzeugen. Das Thema Wohnen jetzt ja nun wirklich für uns beansprucht, weil wir gesagt haben, es ist die soziale Frage unserer Zeit. Ja, wir machen das ja auch. Ich meine, wir haben konkret den Mieterinnen mehr geholfen als die SPD in den letzten Jahren. Das glaube ich jetzt nicht. Kostenlose Heizkostenchecks, dadurch, dass wir wirklich bei Mietwucher, also wir könnten jetzt schon, und die SPD auch, und die SPD-Ministerin macht es nicht, illegalen Mietwucher zu bekämpfen. Man könnte es sofort machen. Wir haben die Gesetzesvorlage eingebracht, den Antrag, die SPD. Wir gehen ja nur in einem Bundesland mit, wo, glaube ich, das Wohnungsmarktproblem jetzt nicht so groß ist. Nein, aber Sie mussten eine Mietwucherstelle einrichten, weil wir darauf hingewiesen haben. Und ich will nur noch mal sagen, also den illegalen Mietwucher könnte man sofort bekämpfen. Ja, das ist auch nicht in Ordnung. Aber wie löst man denn das Wohnungsthema insgesamt? Also wenn Sie sagen, man braucht einen Mietendeckel. Ich höre da manchmal die andere Seite, die dann sagt, naja, also ich habe mir eine kleine Wohnung zusammengespart. Zwei Drittel der Vermieter sind ja Kleinsparer im Wesentlichen. Das sind ja nicht die großen bösen Vonovias, ne? Es gibt nicht nur Vonovias, aber tatsächlich sind die meisten, auch privaten Vermietungen, gehören den oberen 2% der Bevölkerung. Ja. Also wahrscheinlich nicht Sie und ich und auch nicht diejenigen, die, oder weiß ich nicht, wie viele Wohnungen Menschen, besitzen. Das sind Menschen, die mühsam sich das vom Mund abgespart haben, weil sie vom Staat immer gehört haben, im Alter Sorge vor. Bitte dafür. Das sind tatsächlich die wenigsten. Das sind nur 20%, keine 60%, sondern die aller... Meisten, die Privatwohnungen besitzen, sind dann die über 5 Wohnungen besitzen. Das sind dann nicht mehr die Rentnerinnen, die sich da die Rente irgendwie aufbessert, sondern das sind Leute, die auch von diesen Immobilien leben können. 800.000 Menschen in Deutschland können nur von ihren Immobilien und Vermögen leben. Deswegen sagen wir auch, wir brauchen eher eine Vermögenssteuer, weil wir die Menschen, die genug haben, sollen mehr in den Sozialstaat einzahlen, damit er fairer, damit er gerechter wird für alle. Das ist jetzt nicht das Thema, aber trotzdem, um das einmal zu sagen. Ich denke nur mal, die andere Seite ist. Die andere Seite ist, das ist so ein bisschen so eine, was man so vor sich herträgt. Aber tatsächlich, die meisten Menschen in der Bundesrepublik, 50% leben zur Miete, empfinden die steigenden Mieten als ein wahnsinniges Problem. Ja, aber die andere Seite, 40% ihres Lohns nur noch für Miete. Man könnte dagegen halten und sagen, seit Ende der 90er sind die Kosten fürs Bauen um fast 100% gestiegen. Na, deswegen das ist brauchen enorm. Wir so, deswegen also, da brauchen macht wir keiner große Rendite. Ne? Genau, aber das wird eben nicht alleine über. Ne, kein Bundesland fördert so viel sozialen Wohnungsbau wie Hamburg, wenn man das mal pro Kopf rechnet. Ja. Wir haben ein ganz großes städtisches Wohnungsunternehmen, was baut richtig toll. Wir brauchen aber eben auch die private Wohnungswirtschaft. Es wird nicht ohne die gehen. Und deswegen machen wir in Hamburg eben ein Bündnis für das Wohnen mit der Wohnungswirtschaft, damit die auch ihren Anteil beim Neubau aber auch errichtet. Aber das funktioniert eben nicht. Man kann das Thema Wohnen nicht dem Markt überlassen, auch nicht der Wohnungswirtschaft überlassen. Wir müssen es partnerschaftlich machen. Und das ist genau das, aber was Sie müssen einfach mehr Geld dafür in die Hand nehmen. Die Bundesregierung, es tut mir leid, es geht ja nicht nur um Hamburg, sondern die Bundesregierung hat jetzt nur 4 Milliarden ausgegeben für sozialen Wohnungsbau. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht, das wissen wir. Der Bedarf ist viel, viel höher. Da haben Sie definitiv einen Punkt. Die Frage ist ganz grundsätzlich, Frau Schwertner, das hat ja alles nichts damit zu tun, dass böse Politiker Menschen nicht irgendwas gönnen, sondern es muss ja bezahlt werden am Ende. Gibt es für Sie als Chefin der Linkspartei, gibt es da irgendwo Grenzen? Gibt es im Bereich Migration zum Beispiel, gibt es irgendwo Grenzen, wenn Sie sagen, kein Mensch ist illegal, Grenzen müssen prinzipiell offen sein? Gibt es irgendwo eine Grenze für Sie, wo Sie sagen, ab da geht's dann nicht mehr? Also für mich ist eine Grenze, und das habe ich ja eben schon gesagt, dass es 800.000 Menschen in Deutschland gibt, die allein von ihrem Vermögen leben, die nicht arbeiten gehen, die leisten keinen Beitrag, die machen keinen Finger krumm. Nein, ich will nicht ablenken, ich will nur sagen, wir reden über den Sozialstaat. Genau. Ja. Und das Problem des Sozialstaats ist nicht die Migration, sind nicht Migrantinnen. Das Problem des Sozialstaats ist, dass wir nicht alle beteiligen, weder bei der Rente noch bei der Gesundheit. Leisten wir es uns, dass 800.000 Menschen Privatiers sind, die nicht einzahlen in die Sozialkassen, die nichts beitragen zu diesem Sozialsystem, während andere Menschen jeden Tag hart arbeiten, viel Rente, viel einzahlen um jeden Rentenpunktbank, viel einzahlen in die gesetzliche Krankenkasse und dann sich überlegen müssen, ob sie sich noch die nächste Füllung leisten können, weil man alles privat zusätzlich versichern muss. Dass die Menschen da frustriert sind, das kann ich verstehen. Das liegt aber nicht daran, dass meine Nachbarin, die aus Afghanistan kommt, auch genauso auf den Zahnarzttermin wartet wie ich. Das hilft uns überhaupt nicht, diese Debatte zu führen. Ich will es nur mal verstehen, aber gibt es da eine Grenze irgendwo für Sie, wo Sie sagen, da kommt der Sozialstaat an sein Ende? Der Sozialstaat kommt gerade schon an sein Ende und das liegt daran, dass nicht alle beitragen. Und ich möchte, dass auch die Superreichen dazu beitragen, dass wir für alle Menschen in Deutschland ein würdiges Leben, ein Dach über den Kopf ermöglichen können, für jeden ermöglichen können, wenn er oder sie krank ist, sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen zu können. Darauf können wir stolz sein, dass wir diesen Sozialstaat so aufgebaut haben. In so einem Land möchte ich leben, dass jeder das Recht hat auf den Sozialstaat. Das ist etwas, was wir uns hart erarbeitet haben. Wir alle miteinander. Und es gibt aber einige, die sich davon ausnehmen. Und das ist der Lifestyle, den wir uns nicht mehr leisten können. Es ist nicht der Lifestyle von einigen, die nicht arbeiten können, weil sie krank sind. Jeder von uns ist näher dran, wenn Sie oder ich jetzt eine Krankheit bekommen, näher dran, Bürgergeldempfängerin zu sein oder in Grundsicherung zu kommen, als Millionärin, Millionär zu sein. Und das ist ein tiefes Ungerechtigkeitsempfinden der Menschen, was wahr ist. Eine Frustration, dass man so viel arbeiten kann in Deutschland, wie man will, man landet vielleicht doch in Altersarmut. Das ist doch ungerecht. Naja, ist vielleicht das Thema, Herr Dressel, dass wir immer mit der Gießkanne an alles drangehen. Also es ist doch völlig unstrittig, dass man Menschen hilft, die in Not kommen. Genau, das ist doch nicht das Thema. Absolut, und das will ich nochmal wirklich betonen. Aber dass man mit der Gießkanne sozusagen prinzipiell... Genau, der Sozialstaat ist auch deshalb sozusagen ein bisschen in Trouble, weil natürlich er an einigen Stellen selber dysfunktional ist. Ich glaube, Peer Steinbrück hat das bei Ihnen ja auch erläutert. Wir haben teilweise einander widersprechende Leistungen. Wir haben 35 Einkommensbegriffe. Wir haben, und das ist, glaube ich, jetzt in diesem Bericht der Sozialstaatskommission gut herausgearbeitet worden, wo wir ihn, und da sind wir vielleicht sogar einer Meinung, einfacher, unbürokratischer, digitaler auch für die Bürger machen. Weil das ist, wir können es als Verwaltung ja teilweise gar nicht mehr administrieren. Ja, verstehe ich. Der Elterngeldantrag hat 34 Seiten. Das ist Wahnsinn. Aber das ist jetzt das Management. Ja, aber das Management spart Geld, das verstehe ich. Nein, es geht doch darum, dass der Sozialstaat funktioniert und dass er aus Sicht des Staates und der Betroffenen als funktionsfähig wahrgenommen wird. Und er ist auch vielleicht deshalb etwas in Verruf, weil er an einigen Stellen dysfunktional ist. Ja, also ich habe noch eine andere Zahl. Deswegen gehört für Sie. Das sozusagen zusammen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir viel für einen funktionierenden Staat und Vertrauen in den Staat wieder sorgen können, wenn der Sozialstaat auch wieder besser funktioniert. Nochmal, 41% der gesamten staatlichen Ausgaben gehen in den Sozialbereich, inklusive Sozialversicherung. Mhm. Das ist mehr als in fast anderem Land auf der Welt. Ja. Ist das nicht angesichts der Demografie, die Sie vorhin auch angesprochen haben, ist das nicht eine tickende Zeitbombe? Wie lange können wir uns das so noch leisten? Deswegen ist es so wichtig. Und das Entschuldigung, ganz kurz, ne? Ja. Die Zahl, die hart dagegen steht, im Bereich Bildungsausgaben sind wir bei wie viel Prozent? Was schätzen Sie? Es ist weniger. Und wir hatten gerade OECD-Zahlen, die Prozent. Dann muss man nicht wissen. Der Pfanne, aber OECD-Zahlen, da waren wir jetzt im europäischen Mittelfeld abgerutscht. So, was ich eine alarmierende Zahl finde. Also 41% Sozialausgaben stehen ungefähr knapp 10% Ausgaben für Bildung entgegen. Ja. Und von den 60 besten Universitäten der Welt ist keine einzige eine deutsche. Ja. Das ist aber auch nicht erst seit heute so oder seit gestern so, sondern das ist ja wirklich seit Jahrzehnten. Aber kann es sein, dass wir Geld falsch priorisieren? Nein, das ist ein Punkt, den wir auch mal, wir debattieren gerade über die Frage, ob die Schuldenbremse jetzt weiter noch reformiert wird. Mhm. Da finden wir aus Hamburger Perspektive, wir haben jetzt Infrastruktur bedacht, Klimaneutralität, Verteidigung, Cybersicherheit, der Bereich Bildung, wo taucht der eigentlich auf? Also ob wir nicht vielleicht einen Teil auch vorsehen, wo wir eine Ohrmarke dran machen: Bildung, Wissenschaft, Forschung, Innovation. Weil das wir der einzige Rohstoff in diesem Land. Aber Sie stellen den Finanzminister, also ich gebe Ihnen ja nicht, deswegen, aber Sie stellen den Finanzminister ist doch möglich, der Bundesrepublik dass wir mit der SPD. Aus starken Landesregierungen auch Impulse das, geben. Ja, Impulse geben, aber das nützt ja nichts. Also Lars Klingbeil ist... Sie stellen auch Anträge und mal gucken, was da rauskommt. Deswegen sage ich, mit einer Vermögenssteuer, mit einer Reform der Schuldenbremse könnten wir in Bildung investieren. Jeder Euro, den man in Bildung investiert, kommt vierfach zurück. Also das ist ja wirklich... Das ist also Ihre Vermögenssteuer, da, ich habe ja Ihr Gutachten gelesen dazu. Wichtig ist, dass Sie es alle nochmal... Würde Hamburg 3,4 Milliarden bringen, das würde Ihnen auch helfen. Das hört sich erstmal verlockend an, aber wenn man das Gutachten mal zu Ende liest, dann wird man an der Stelle nämlich sehen, die Ausweichbewegung und die Administration einer Vermögenssteuer ist... ein riesiges Unterfangen. Also wenn wir eine Chance haben, Herr Lanz, das ist, glaube ich, jetzt nochmal wichtig, weil wir eine Chance haben, in den nächsten Wochen werden wir ja irgendwann das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bekommen zur Erbschaftssteuer. Da wird irgendwas passieren. Da wird etwas passieren. Wenn sogar der Sachverständigenrat, der, glaube ich, keine Vorfeldorganisation unserer beider Parteien ist, sagt, da müssen wir ran, diese Verschonungsbedarfsprüfung, dass man sich ab 26 Millionen Erbschaftsvolumen auf null rechnen kann. Das sind allein 857 Millionen Euro, was Hamburg nur über die Ausnahme erlassen hat in den letzten Jahren. Das ist einfach irre, das ist nicht mehr akzeptabel. Und das wäre doch schon mal ein erster Schritt und das kriegen wir schneller hin als eine Vermögen. Ich habe noch eine letzte Frage, weil es sozusagen um die Frage der Arbeit geht und warum gehen die Arbeiter weg, mit der Bitte um kurze Antwort. Wir sind uns vielleicht einig, der Faktor Arbeit wird immer teurer. Selbst Menschen in den unteren Einkommensklassen, die also kaum noch Einkommenssteuer zahlen, sehen sich mittlerweile unglaublichen Forderungen bei Abgaben, bei Sozialabgaben gegenüber. Das steigt und steigt und steigt. Wir sind auf dem Weg zu 45%. 45%. Was tun wir dagegen? Na, deswegen müssen wir in der Tat... Das ist das, was die Leute so frustriert. Ja, natürlich. Deswegen hoffe ich, dass bei der... Jetzt haben wir keine Zeit mehr groß über die Rente zu reden. Aber natürlich wird es da jetzt ein Kommissionsergebnis geben, wo die Frage natürlich, wie können wir ein sicheres, gutes Leben im Alter organisieren, aber auch... Wie denken wir an die Jungen und auch an die Beitragszahler, dass das auch eine Perspektive ist? Pflegekosten, Krankheitskosten haben wir auch schon angesprochen. Das heißt, die Perspektive ist, dass nachher für die arbeitende Mitte auch noch beitragsseitig bezahlbar, muss ein entscheidender Faktor sein. Da wird es darum gehen, eben auch durchaus mehr Beitragszahler. Das ist sicherlich ein Punkt, wo wir auch das, was wir schon ein bisschen angesprochen haben. Aber mehr Beitragszahler haben, kriegen dann am Ende auch mehr Leistung. Integration in den Arbeitsmarkt haben wir besprochen. Mehr Erwerbsbeteiligung auch sozusagen von Frauen. Deswegen diese Lifestyle-Teilzeit-Debatte war natürlich wirklich völlig verwegen, weil wir eigentlich da mehr Aktivierung brauchen. Und auch das Freiwillige, längere Arbeiten sozusagen von Leuten, die können und wollen. Also Sie wollen, dass Leute länger arbeiten? Das freiwillig. Der entscheidende Punkt, ich glaube, Herr Südekum hat das hier auch bei Ihnen gesagt. Sie sind ein Fan von Franz Müntefering. Der bin ich, aber entscheidend ist... Der hat das nicht freiwillig gemacht. Ja, der hat gesagt, Rente mit 67. Der Vorschlag, der ja jetzt diskutiert wird, ist die Frage 45 Beitragsjahre. Das ist sozusagen der Maßstab, damit nicht eben die Malocher, die schon früh angefangen haben, sozusagen nachher noch länger arbeiten, darum, sondern dass 45 Beitragsjahre der Maßstab ist. Aber dann wird es ja ganz viele geben, die sagen, ich bin 67, ich bin noch fit, ich habe noch Lust, es passt mit dem Arbeitgeber und ich mache freiwillig länger. Also aktiv Rente sozusagen 2.0, das machen wir ganz vielen Betroffenen viel zu schnell. Sie trauen sich nicht anzusagen, ich fordere die Rente mit 70. Nein, weil 45, es kommt doch auf die Frage an, wie viele Rentenpunkte... Nicht böse gemeint. Ihre Freunde in Dänemark, auch Sozialdemokraten, haben das einfach angesagt. 45 Beitragsjahre, wenn da ordentlich eingezahlt wird, dann ist das ein wunderbarer Punkt. Und das Thema freiwillig entsprechend länger arbeiten und das attraktiver machen, dann haben wir sozusagen an ganz vielen Punkten auch etwas gedreht und was in die Kasse Letztes kommt. Wort muss Frau Schwertner haben. Frau Schwertner, wann gehen die Leute bei Ihnen in Rente? Also im Moment haben Sie nach 45 Beitragsjahren das Recht, in Rente zu gehen. Wir fordern das nach 40 Beitragsjahren, weil wir sagen, die Menschen sollen nach 40 Jahren... Nach 40 Jahren... Das ist ja noch teurer. Naja, aber wir sagen eben auch, dass alle einzahlen. Dann sollen nämlich auch Jens Spahn einzahlen, dann sollen nämlich auch die einzahlen, die bisher nicht Beiträge einzahlen. Wenn ich mit 16 in die Lehre gehe, bin ich mit 56 raus. Naja, dann wäre ich schon seit einem Jahr Rentner. Haben Sie mal die Arbeit eines Dachdeckers gemacht? Der ist, muss vielleicht ein bisschen härter arbeiten. Bitte, Frau Schwerter, bitte. Nein, aber man hat immer das Gefühl, das ganze Land besteht nur aus Dachdeckern. Nein, aber der Nächste, dann der Dachdecker sagt, zahlt 5 Euro. Was meinen Sie, wie viele Friseurinnen sehr starke Schmerzen haben, weil die den ganzen Tag stehen? Ich rede von Leuten wie Herrn Dressel, die viel im Büro sitzen und die vielleicht ein bisschen länger arbeiten. Politiker können ja meinetwegen länger arbeiten. Nicht Politiker, sondern Menschen, die am Büro sitzen. Die sollen hauptsächlich vor allem einzahlen. Selbstständige Beamte, Politiker müssen einzahlen. Das Rentensystem muss gerecht raus, ne? Werden. Kriegen die dann kriegen was dann raus. Müssen wir aufpassen, dass, ja, genau. dass das Thema Einzahlen und Auszahlen nachher aber auch funktioniert. Also Sie reden ja die ganze Zeit von eben einem kleinen Rädchen drehen. Und also Entschuldigung, aber das deswegen sind ja Leute so depressiv mit der Sozialdemokratie, weil sie das Gefühl haben, es verändert sich nichts. Es braucht eine grundlegende Reform des Sozialstaats. Okay. Und, das heißt, es müssen einfach alle einzahlen. Es darf keine Zwei-Klassen-Medizin geben. Die Leute, die sich das nicht leisten können, privat vorzusorgen, die erwarten, dass der Sozialstaat sie auch auffängt. Und das zu Recht, weil sie ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Nur noch eine ganz kurze Verständnisfrage. Wenn Menschen nur noch 40 Jahre in die Rente einzahlen und die demografische Uhr so tickt, wie sie gerade tickt, wie geht das? Deswegen sollen ja mehr Leute einzahlen. Deswegen sollen die Arbeitgeber kriegen ja auch was raus. Einen größeren Anteil zahlen. Nein, aber Arbeitgeber sind schon so belastet, die wandern doch alle ab. Tatsächlich sind aber die Anteile für die Arbeitnehmer, weil sie eben noch privat vorsorgen, viel größer geworden. Okay. Ja, nein, aber ich will nur, dass es gerecht zugeht in diesem Land. Ich möchte einfach, dass die Menschen wieder das Gefühl bekommen, wenn sie 40 Jahre hart arbeiten, fallen sie nicht in Altersarmut. Das verstehe ich. Das, finde ich, sollten wir jedem Wissen Sie, was meine Horrorvision gerade ist? Wir sind dann ganz gerecht und pleite. Und das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht, aber deswegen haben wir die Vermögenssteuer. Wir diskutieren das weiter. In diesem Sinne, danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.